Das ist ein schönes Haus. Mein Haus. Hätten Sie nicht Lust, sich mal die Zimmer anzusehen? So führte er denn Keawi durch das ganze Haus, vom Keller bis auf den Dachboden hinauf, und in dem Hause war nichts, das nicht in seiner Art vollendet war, und Keawi war erstaunt. Gewiss, sagte Keawi, dies ist ein schönes Haus. Wenn ich in einem solchen Haus wohnte, würde ich den ganzen Tag lachen. Wie kommt es denn nun, dass Sie immer so seufzen? Es ist kein Grund vorhanden, sagte der Mann, warum Sie nicht ein Haus haben sollten, das in allen Dingen diesem hier ähnlich ist und sogar noch schöner, wenn Sie wünschen. Sie haben doch wohl etwas Geld bei sich, denke ich. Ich habe $50, sagte Keawi, aber ein Haus wie dies wird mehr als $50 kosten. Der Mann dachte einen Augenblick nach, wie wenn er rechnete, dann sagte er, »Es tut mir leid, dass Sie nicht mehr haben, denn das kann Ihnen vielleicht in der Zukunft Sorgen bereiten, aber für $50 sollen Sie es haben.« »Das Haus?« fragte Keawi. »Nein, nicht das Haus«, antwortete der Mann, »aber die Flasche. Denn ich muss Ihnen sagen, obwohl ich Ihnen so reich und glücklich erscheine, so kam all mein Glück und dieses Haus mitsamt dem Garten von ihr her, die nicht viel größer ist als eine Faust. Da ist sie.« Und er öffnete einen Wandschrank und nahm eine rundbauchige Flasche mit einem langen Hals heraus. Das Glas der Flasche war weiß wie Milch, mit schillernden Regenbogenfarben. Drinnen in der Flasche bewegte sich etwas Unbestimmtes, wie ein Schatten und ein Feuer. »Dies ist die Flasche«, sagte der Mann, und als Keawi lachte, fuhr er fort, »Sie glauben mir nicht? Nun, dann versuchen Sie es selber mal. Sehen Sie zu, ob Sie sie zerbrechen können.« So nahm denn Keawi die Flasche in die Hand und schmiss sie auf den Fußboden und schmiss sie immer wieder, bis er müde war. Aber sie prallte von dem Fußboden ab wie ein Kinderball und blieb heil und ganz. »Das ist ein merkwürdiges Ding«, sagte Keawi. »Denn wie sie sich anfühlt und aussieht, sollte sie aus Glas sein.« »Aus Glas ist sie«, versetzte der Mann und seufzte dabei schwerer denn je. »Aber das Glas dieser Flasche wurde in den Flammen der Hölle geblasen. Ein Teufelchen wohnt darin. Und das ist der Schatten, den wir da sich bewegen sehen. Wenigstens denke ich mir das.«